Mein Name ist Sin Jung und ich komme aus Südkorea. Ich habe schon als Kind Deutsch gelernt. Wegen der Arbeit meines Vaters ist meine Familie nach Deutschland gezogen. Da war ich 6 Jahre alt. Ich bin sofort in die deutsche Schule gekommen und habe eigentlich innerhalb kürzester Zeit so gut Deutsch gelernt, dass man es gar nicht mehr gehört hat. Doch nach 4 Jahren sind wir nach Korea zurückgekehrt. Ab dem Zeitpunkt habe ich leider kein Deutsch mehr gesprochen und dadurch fast alles vergessen. Erst im letzten Jahr habe ich einen Deutschkurs an einem deutschen Sprachinstitut in Seoul besucht und schnell gemerkt, dass Deutsch eine sehr wichtige Rolle für mich spielt und Teil meines Lebens ist. Daraufhin habe ich beschlossen, mich um einen Studienplatz in Deutschland zu bewerben. Dazu brauche ich natürlich sehr gute Deutschkenntnisse. Sobald ich den B2-Kurs erfolgreich absolviert habe, will ich einen C1-Kurs an der Universität beginnen, sodass ich dann alle Kriterien für die Zulassung erfülle. Da ich die Universitätseintrittsprüfung in Korea sehr gut geschafft habe und diese als gleichwertig mit dem deutschen Abitur anerkannt wird, habe ich bis zum Beginn des nächsten Studienjahres noch genug Zeit, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Deutsch bedeutet für mich also die Zukunft. Und zwar sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben. Denn Freunde sind mir auch sehr wichtig. Tatsächlich habe ich über die sozialen Netzwerke schon einige alte Freunde aus meiner Schulzeit in Deutschland wiedergefunden und diese Kontakte will ich nicht nochmal verlieren. Was ich in Deutsch gut kann? Meine Stärke liegt auf jeden Fall im Sprechen, weil ich jetzt nach ein paar Wochen in Deutschland wieder so gut wie akzentfrei sprechen kann. Auch beim Hören habe ich wenig Probleme, alles zu verstehen. Meine größte Schwäche ist sicherlich das Schreiben, weil ich seit Jahren keine Texte mehr auf Deutsch verfasst habe. Ich bin dabei sehr zuversichtlich, denn ich bin sehr motiviert und will meine Ziele nicht verfehlen.